Und ich sehe einfach im Geist, sich wirklich dieser Raum der Begegnung geöffnet hat für dich, für jeden Einzelnen von uns. Wirklich dieser Raum im Geist, wo du eingehüllt bist von der Gegenwart Gottes. Und ich glaube, dass es gerade jetzt auch eine ganz persönliche Zeit ist, für jeden Einzelnen hier, aber auch für jeden, der bei Livestream mit dabei ist. Es ist wie so um dich herum so ein Kokon seiner Gegenwart, was diesen Raum der Begegnung gerade jetzt für dich ermöglicht. Und du bist ihm näher gekommen und er ist dir näher gekommen und jetzt begegnet er dir und er spricht zu deinem Herzen. Wer sagt dir Dinge ganz persönlich gerade jetzt? Oh, ganz persönlich ist eine Zeit, wo du ganz persönlich gerade jetzt seine Stimme hörst zu dir in diesem Raum der Begegnung. Oh, Rania Sana. Oh, Sharamandara. Oh, Sharara. Halleluja, Jesus. Stimme des Bräutigams gerade jetzt, in dieser Zeit der Intimität. Begegne ihm. Lass ihn zu dir reden. Spricht sie von seiner Liebe zu dir als seiner Braut. Oh, Halleluja. Oh, danke, Jesus. Schon ganz wichtige Dinge gehört von ihm für dein Leben, für dich persönlich. Zusprüche, Wegweisungen, Klarheit, vielleicht richtige Downloads von Offenbarung. Lass es einfach in dein Herz fallen. Und heute Abend möchte ich dich ermutigen, jeden einzelnen Glory Life Schüler, egal ob du live bist oder online, dich wirklich ermutigen, das, was er dir gerade jetzt gesagt hat oder noch dabei ist zu sagen, wenn du jetzt dann gleich an deinen Platz zurückgehst oder wenn du zu Hause dich hinsetzt, dann schreib auf, was er dir gesagt hat. Weil ich glaube, dass einige ganz tiefe, wichtige Dinge gerade jetzt gehört haben und der Heilige Geist möchte, dass du dich daran erinnerst. Deswegen schreib es auf, das sind nicht unbedingt Dinge, die du jetzt weitergeben musst, sondern an alle, aber es sind Dinge, die Gott zu dir persönlich geredet hat und auch dabei ist zu reden. Deswegen lass uns jetzt einfach eine kurze 2 Minuten haben, wo du an deinen Platz gehst und einfach, wenn du dein Handy dabei hast, tippst du es ins Handy ein, oder wenn du was zu schreiben dabei hast, schreib es einfach auf, was er dir gerade jetzt gezeigt hat, was er gerade jetzt zu dir spricht. Lass uns einfach diese Phase haben, auch über Livestream. Schreib einfach auf, was er zu dir geredet hat. Weil der Raum der Intimität mit ihm, der Raum seines Redens zu dir, der Raum der Begegnung, er ist offen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Ich gebe dir noch eine Minute Zeit, um Dinge auch notieren zu können, weil es ist tatsächlich so oft, wenn du zu lange wartest, es zu notieren, dann vergisst du es wieder. So klar es im ersten Moment war, du denkst, oh, das vergesse ich nie wieder. Aber weißt du, es ist ein Raum der Offenbarung, und sobald du nicht mehr in diesem speziellen Raum bist, kann es sein, dass es wie verschwommen wird. Und deswegen jetzt, solange die Klarheit da ist, schreib einfach auf, was er dir gesagt hat. Was er zu dir spricht, gerade jetzt. Das ist wie eine kleine Aktivierung jetzt. Das ist mal was anderes am Ende des Lobpreises. Aber wir sind ja hier in der Schule. Wir lernen. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Wow. Preis den Namen. Halleluja. Zu wie vielen von euch hat Jesus gesprochen? Wow. Preis den Namen. Fast 100%. Danke, Jesus. Wow. Also notierst, du darfst auch noch notieren. Jetzt die nächsten 1-2 Minuten. Andreas und Stefan, ich werde es dir nachsehen, wenn du noch tippst, während wir sie schon begrüßen. Wo heißt denn Herrn? Sie tippen selber noch. Selber noch am Tippen. Tippt auch noch. Okay, freust den Herrn, ich lasse dir noch Zeit. Halleluja. Ja, wir freuen uns riesig, dass Stefanie und Andreas heute wieder bei uns sind. So gute Freunde aus der wunderschönen Schweiz. Von der anderen Seite des Highways zwischen Deutschland und der Schweiz. Da geht's immer hin und her. Ja. Vor einem Monat war Lilo hier. Ja, jetzt sind Sie hier. Wir sind am Samstag in der Schweiz, in Hinwil. Weißt den Herrn, so geht's hin und her. Amen. Die Autobahn des Geistes. Halleluja. Preist den Herrn, das ist so wunderbar. So schön. Ja, so schön, dass ihr da seid. Und Sie tragen wirklich so einen kostbaren Schatz auch an Offenbarung und an einfach geistlicher Substanz. Und ich weiß einfach, Sie werden heute Abend aus diesem Schatz euch etwas auftun. Und der Heilige Geist wird es beleben und er wird es für dich lebendig machen und er wird es in deinem Herzen Frucht bringen lassen. Amen. Weil das ist reines, sauberes Wasser. Amen. Und das ist so gut, das wollen wir. Halleluja. Preist den Herrn. Also lasst uns die beiden mal ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Andreas und Stefanie Keller, Leiter von der Stiftung Schleife in der Schweiz, international für den Herrn unterwegs, heute hier in Deutschland. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Gebt ihm ein Mikrofon. Genau, da drüben. So schön, wunderbar. Ich glaube, man hört mich. Es kommt langsam, ein bisschen lauter. Genau. Schön, so viele Gesichter wiederzusehen. Die Schüler ändern, ein paar Getreue sind immer da. Vielen, vielen Dank für den schönen Willkommen. Auch euch, ihr Lieben, natürlich. Ihr seid Heimat für unsere Herzen. Und das meinen wir nicht einfach leichtfertig. Auch euer Haus ist etwas, wo wir nicht etwas machen müssen, sondern wir können sein. Man ist irgendwo angekommen in eurem, bei euch, auch bei eurem Herzen und das, was ihr lebt. Auch zu Hause herzlich willkommen. Ich weiß, auch von der Schweiz schaut dazu. Wir sind hier, ihr seid dort, tut mir leid. Heute Abend haben wir die bessere Portion. Genau. So, ja, genau. Ganz, ganz herzliche Grüße. Natürlich von der Gemeinschaft. Speziell Lilo hat auch noch geschrieben. Lasst natürlich ganz, ganz herzlich grüßen. Und heute ist ja ein spezieller Tag. Der 23. April, das ist der Tag, an dem mein Vater, Stephanies Schwiegervater, in den Himmel befördert wurde. Und das ist der dritte Jahrestag. Wir haben es gar nicht gecheckt, dass wir das Datum irgendwie vereinbart haben. Aber es ist ein spezielles Datum, ein schönes Datum. Auch immer noch, man vermisst ihn, den Vater. Aber die Wolke der Zeugen ist um uns her. Und wir spüren oftmals diese Wolke, diese Präsenz von den Heiligen, die vor uns gelaufen sind, die ist real. Ja? So real. Und mein Vater ist gut gestorben. Süß ist der Tod, gell? Seiner Gerechten, heißt es. Das wertvoll sogar, kostbar. Kostbar. Aber wir sterben jetzt nicht nur dem Herrn, sondern wir leben dem Herrn heute. Amen. Wir sind hier zum Leben. Und zuallererst wollen wir auch euch danken und auch euch nochmal ehren. Steph, du hast was mitgebracht, gleich am Anfang. Soll ich auspacken? Wir haben euch etwas mitgenommen und wir haben die in der Schleife gehabt, diese Willow Tree Figuren. Und die habe ich, könnte nicht irgendwie, ich habe gewusst, ich müsste es euch bringen. Ich habe gesagt, aber es passt nicht ganz, Jesus, was ist das? Und plötzlich habe ich erinnert, es ist 120 Jahre Azusa Street. Haben wir gerade gefeiert. Dienstag vor einer Woche, genau 120 Jahre. Und wenn ich das gesehen habe, ich habe gedacht, das ist diese Fire. Und es sagt da das Courageous Joy, aber es hat mich erinnert von dieser Azusa Street und ihr seid ein Ort, wo das Feuer ist und es wird noch sichtbarer werden und Leute wird merken, auch von außen, es wird etwas sichtbar werden, wo ihr noch nie gesehen habt. Ich habe einfach das Gefühl, ich müsse so prophetisch euch mitbringen. Genau. Ja, ja. Es ist tatsächlich eine afrikanische, brasilianische Frau, glaube ich. Und diese vom Azusa Street, er war ein afrikanischer Mann. Und wir haben eine kleine Dokumentation. Und wir haben, es ist einfach so, dass damals der Schwarze und der Weiße haben nicht zusammen angebetet. Und dort hat diese zusammen anbeten, auch Frauen und Männer haben nicht zusammen in der gleiche angebetet oder sie waren separiert und sie haben angefangen zu dienen, zusammen dort. Und ich glaube, Sachen wird brechen, auch im Geist, wo auch wir haben gedacht, ja, was ist jetzt unsere Dinge, wo jetzt muss brechen für die nächste Saison. Und ich glaube, Gott wird etwas euch schenken in dieser Art und Weise. Anyway. Genau. Also eigentlich hat der Heilige Geist, ich sage es nur kurz, bevor dann Stephanie weitermacht, hat alle gesellschaftlichen Rotlichter überfahren. oder? Amen. Oder was so richtig, was so Usus ist. Und der Heilige Geist nimmt nicht nur Rücksicht jetzt auf unsere Gesellschaft, sondern wo die Kraft des Geistes, und das ist, hier ist ein Haus, wo der Heilige Geist nicht Gast ist und schön, dass er unsere Gottesdienste bereichert, sondern er ist hier als dieser dreieinige Gott, dieser legale Repräsentant, diese Gottheit hier auf Erden, der in uns lebt. Der Vater ist im Himmel, der Sohn sitzt zur Rechten, der Heilige Geist ist hier, in uns, in dir. Und darum, wir dürfen und müssen ihn wieder erlauben, dass er Rotlichter überfährt, auch unserer Gesellschaft, gell? Nicht was nett und gut und angenehm. Und ich denke, es ist so ein Zeichen, dass wir ihn in dieser Zeit wieder einladen. Und auch als Zeichen noch einmal, ich glaube, ihr seid so ein Ort. Rücksichtslos diesem Gott nach. Nicht rücksichtslos über Menschen oder über Leute oder Umstände, aber diesem Gott nach. Und ich freue mich schon, bis Pastor Georg mit dem Karton auf dem Kopf jeweils vom Büro runterkommt. Ja! Du weißt, William hat oben sein Büro gehabt. Gell? Und da kam die Herrlichkeit so runter. Ich wäre gern oben im Büro geblieben übrigens. Gell? Da ist schöne Atmosphäre, das Gold da an den Wänden. Plötzlich den Karton auf den Kopf. Musste ich auf den Karton eine Büchse aufziehen, weil die Herrlichkeit war da. Gut, aber das war jetzt nicht William Seymour. Du bist dran, Steph. Du machst den Anfang. Wir haben getauscht im Allobpreis. Wir haben gesagt, er geht zuerst und ich nachher, und dann haben wir getauscht. Schön, euch zu sehen. Ich komme ursprünglich aus den USA, darum habe ich ein komisches Akzent. Ich spreche nur dieses Deutsch, was ich jetzt spreche. Das ist nicht richtig Deutsch, aber es ist ein bisschen Amerikaner-Schweizer-Hochdeutsch. Keine Ahnung. Und kein anderes Deutsch spreche ich, sonst müsste ich Englisch. Genau. So schön mit euch zu sein, und in der Low Price habe ich gespürt, ganz am Ende, ganz stark, wie eine, ich weiß nicht, ob ihr je eine Gewichtsdecke mal gespürt habt, wenn du schlafst, diese Gewichtsdecke, es ist so ein Gewicht von Jesus auf uns gekommen im Geist, wie eine Mantel, wie eine umgehüllt mit diesem Gewicht vom Himmel, und es steht auf euch, und was er vorher gesprochen hat, bleib in diese Höhen. Weil ihr Geist kann in zwei Orten gleichzeitig sein. Es kann von Jesus empfangen persönlich und auch da empfangen, was er hat, vielleicht durch mich oder Andreas. Ihr kann weiter empfangen von Jesus heute Abend. Und das ist so, so wichtig. Ich habe gedacht, von Andreas, er hat gesagt, dass heute Garys Heimgehentag ist. Und er hat wirklich diesen schönen, schönen Tod gehabt, wenn man einen schönen Tod haben kann, weil Tod ist nicht schön. Aber er ist wirklich, er hat immer so, war er gebeugt am Alter. Und weil er so groß war, hat er so viele Leute immer mit sie am Reden, und seine Nacken war so. Und die letzten drei Tage war, sein Nacken war so, und er hat nur so geschaut. Und er hat so eine Herrlichkeit auf sein Gesicht. Und du hast gewusst, er schaut in den Himmel. Und ich habe die Krankenpflegefrau gefragt, habt ihr seine Nacken so gemacht? Und sie hat gesagt, nein, wir haben das nicht gemacht. Es war irgendwie, ja. Und nach diesem Tod ist es so, man denkt, ja, wir feiern, dass er mit Jesus ist. Und nach ein paar Monaten habe ich Jesus gesagt, Jesus, wieso ist das noch so schwer? Wie ist das immer noch so traurig? Er ist über 90, er ist nicht von einer Krankheit gestorben, er ist einfach zu dir dann gegangen. Und er hat mich etwas gesagt, und ich glaube, das passt genau, was ihr gebetet habt jetzt gerade vorher. Er hat mich gesagt, ich habe den Menschen nicht geschaffen, zum, in Englisch, to detach. Entbindung ist nie meine Wille gewesen. Das war nie meinem Herzen. Und er hat gesagt, ihr habt durch eine Entbindung gegangen, weil Gary ist weggenommen von euch. Aber er ist von Einbindung auf die Erde in zu der himmlischen Bindung hineingekommen. Er hat keinen von diesem Bindungsverlust gespürt. Aber wir. Und ich habe gespürt, wie Jesus sagt, dass drum hasse ich Tod so. Weil das ist diese Separation. Und diese Separation ist hineingekommen in den Garten Eden, wann seine Herrlichkeit, wir haben kurz über so im Büro diskutiert, seine Herrlichkeit war über den Menschen, genau wie diese Decke. Sie waren eingehüllt mit seiner Herrlichkeit. Sie waren nie allein eigentlich. Sie waren vom Außen ein Teil von Gottes Herrlichkeit, Gottes Herrlichkeit. In diesem Moment, wo Sünde gekommen ist, war die Herrlichkeit nicht mehr möglich, am Menschen zu sein. Es war nicht mehr möglich. Es war separiert und plötzlich, oh, ich bin nackt und sie haben sich versteckt. Das war die erste Entbindung. Eigentlich sind die ganzen Menschen durch einen Bindungsverlust durchgegangen. Alle von uns. Darum haben wir diese Dinge in unser Herz, wo wir so suchen. Dieses Loch, wir sagen immer, wir suchen das Loch zu füllen. Und es ist, weil da ein Bindungsverlust passiert ist, damals. Aber wenn Jesus gekommen ist auf das Kreuz und ist gestorben, hat er ein für alle Mal diesen Bindungsverlust wieder einen Weg gemacht, dass nicht nur, dass er über uns ist als Herrlichkeit, sondern dass er in uns wohnen kann. Und dann hat Jesus gesagt zu mir, nach dieser, ich bin mit ihm am Reden gewesen in der Wald wegen Gary, und dann hat er gesagt, binde du dich in mir hinein. Und ich habe gespürt, wie er sein Herz mich so ummantelt hat, innerlich, meine ganze innerliche Schmerz, und hat mich so in ihm hineingebunden. Und jedes Mal, wenn dieser Schmerz kommt, gehe ich in Jesus. Er nimmt mich in sich. Und viele, viele von uns haben Bindungsschmerz, auch ganz physikalische Bindungstrauma. Ich glaube, 1 in 5, ich bin nicht mehr sicher, 1 in 5 in Deutschland, wegen dem Krieg, die Generationen tragen diese Bindungsschmerz nur von das. Und wir haben das trotzdem als ganze Menschheit mal erlebt. Aber Jesus kann das heilen. Und er heilt das. Und ich habe diese Bibelstelle bekommen in der Ende vom Lobpreis, diese Offenbarungsstelle, wo Jesus sagt, Offenbarung 3, 20, wo er sagt, ich stehe am Tor und klopfe an. Und wir haben immer gedacht, das sagt er zu den Ungläubigen. Aber eigentlich ist er in uns, wenn er ihn angenommen hat, er ist immer bei uns, er ist nie weg. Wir denken, Gott ist da und wir sind da und wir müssen seine Gegenwart irgendwo mehr holen. Aber es ist in uns und er klopft einfach an und wir drehen unsere Aufmerksamkeit zu, was schon da ist. Und wir lassen Raum in uns, dass er uns umhüllt, innerlich und außen. Und diese Herrlichkeit kann durch uns durchscheinen. Er klopft an und sagt, ich komme mit ihm und ich werde mit ihm essen. Oder in Englisch, I will dine with him and he with me. Ich werde mit ihm, what is it in German? Essen. Essen, gut. Und er mit mir. Und er ist immer da, er klopft an, er wartet einfach, wie Georg gesagt hat. Er sagt nicht, jetzt komme ich ein, jetzt ist meine Zeit. Sondern nein. Und ich habe kürzlich in eine von meinen Journals, wo ich immer mit Jesus am Schreiben bin, habe ich gelesen, wo Jesus mir gesagt hat, es ist so kostbar, jedes Mal, wenn du zu mir Zeit verbringst mit mir. Zeit verbringst mit mir. Es ist so kostbar. Das ist keine Verschwendung von Zeit. Ich liebe, wenn du das machst. Und er liebt das. Und wir denken oftmals, wir müssen etwas tun, ihm zu gefallen. Aber eigentlich, er will mit uns alles tun. Das ist eigentlich diese Gefallen. Eines Tages war am Beten und Jesus hat mich gesagt, weißt du, du musst nicht deinen Vater gefallen, meinen menschlichen Vater. Er ist ein wunderbarer Vater. Er ist ein Evangelist und ist Alpha-Typ, so im Sinn von, er könnte die ganze Welt zu Jesus bringen und dann braucht er 5 andere Welten zu gehen. Er hat so viel Energie und ja, und als kleines Mädel hatte ich ihm immer wieder gefallen. Es ist mein Vater und ich habe ihm gefallen, aber Jesus hat mich gesagt, du musst nicht deinen irdischen Vater gefallen. Die einzige Person, wo du musst gefallen, ist mich, aber nicht wie du denkst. Mein ganzer Wunsch ist, dass du alles, was du machst, dass du das mit mir machst. Alles. Wow, so eine ist gekommen. Eine Entspannung, weil ich bin aufgewachsen, vieles zu tun. Und das ist super. Wir sollen vieles tun. aber alles mit ihm und nur was er sagt, müssen wir tun eigentlich. Und ich hatte eine Begegnung mit Jesus Weihnachten vor einem Jahr. Wir haben eine große Kunstausstellung bei uns in der Schleife gehabt. Und da hat so eine Holzwand gehabt mit vielen ausgeschnittenen viereckigen Holzteilen. Eine Freundin von uns hat so eine Kunst gemacht aus Holz. Und es war auf eine silbrige Wand. So, und die waren, ich glaube, 5 oder 6 Stück. Und immer so in so Vierecke über dieses silbrige Ding. Und ich stehe durch vor diese ganze Holzding und ich bin nicht so der Holztyp, aber ich stehe da und über ein Teil ist so wie Rose Gold gemalt. So, er hat ausgeschnitten, auch der Jungholz ausgeschnitten, dass man wirklich könnte spüren einen Unterschied. Es war nicht Flachholz, es war sehr interessant. Ich stehe da und plötzlich bin ich hineingezogen in diese Holz hinein, als ob ich durch eine Sieb durchgegangen bin, wie ein Filter. Und ich war innerhalb des Kreuzes. Das Bild hat nichts gesagt über das Kreuz, nichts. Aber ich stehe da und es war wie ein riesiges Kreuz, ich weiß es nicht, im Geist. Ich bin hineingezogen und ich bin durch einen Filter durchgegangen. Und das Kreuz war wie so groß, dass ich hinein bin. Und es hat angefühlt, dass ich in der Gebärmutter des Kreuzes war. Und in diesem Platz, in diesem Ort, ist alles ausgefiltert, für was Jesus gestorben ist. Das heißt, ich bin automatisch, alles ist in mir gestorben, für was er gestorben hat. Weißt du, es sagt in dem Wort, wir müssen sterben, dass er auch leben kann, aber manchmal probieren wir selber zu sterben und das geht auch nicht. Irgendwie geht das auch nicht. Er muss das alles machen. Und ich bin hineingezogen und alles war ausfiltert. Alle Krankheit, alle Last, alle Flüche, ich habe gewusst, ich habe so das Gefühl, dass ich war am Flote. So ein leichtes Gefühl. Und ich bin immer wieder, und ich gehe immer wieder in diese Kreuz, jetzt auch gerade vorher, in diese Kreuz hinein, wo Jesus, wo alles gestorben ist, für was er gestorben hat, aber auch alles zu leben auferweckt ist, für was er auferweckt hat. Und das ist seinem Kraft. Und es durch diese Filter durch. Und dann einige Monate später, ich gehe oft im Wald joggen oder laufen und bete. Und da bin ich wieder in diese Kreuz. Und ich bin da und plötzlich bin ich hinaufgezogen im Himmel. Und ich, durch das Kreuz, es war wie der Stamm, bin ich hoch. Und ich habe gemerkt, ich bin in das Lebensbaum, the Tree of Life, im Himmel. Und es war so grün und die Frucht war so frisch und ich konnte einfach dort entspannen in diese Tree of Life. Und Jesus, glaube ich, bringt uns in diese neue Ort zu realisieren, dass wir sind eins mit ihm. Wir sind eins in seinem Tod, eins in seiner Auferstehung, aber wir sind auch in ihm und er ist in uns. Wir sind nie allein, nie mehr. Seit diesem Kreuz, seit er gestorben ist, ist der Vorhang zerrissen. Das heißt, wir sind nie wieder allein. Wir dürfen einfach hineinkehren zu ihm, wo in uns lebt. Wenn wir ihn eingeladen haben, dann ist er da. Und wir sind nie mehr allein. Ich habe die Woche, am Dienstag haben wir immer unseren Gottesdienst. Und die Woche hatte ich die Predigt und ich habe Jesus gesagt, Jesus, was willst du, dass ich sage? Ganz klar hatte ich gehört, in the presence of the king, im Gegenwart des Königs. Und ich habe gesagt, okay. Und dann habe ich nachher angefangen, einfach darüber in mein Herz das zu bewegen. Und ich habe gesehen, wie Esther, sie ist zu dem König gegangen. Und er hat einen Königstab müssen ausgeben, dass sie konnte kommen. Und dann hat Jesus mir gesagt, ihr braucht kein Zepter. Ihr tragen das Zepter. Ihr tragen diese weiße Kleider der Gerechtigkeit. Ihr könnt jede Zeit zu diesem Gnadenthron kommen. Jede Zeit. Ich habe immer gedacht, ich müsse warten, bis ich alles abgereinigt hat und alles perfekt ist und dass ich gut Jesus gefallen. Dann kann ich dort durch zu dem Thron gehen. Nein, wir gehen zum Thron und er transformiert uns. Und dann wir sind in seinem Ebenbild hineingewachsen, so hinein verwandelt, danke, genau. Und das ist einfach dieser Ort, wo wir sind immer in diese Gegenwart des Königs. Immer. Wir sind in seine Gegenwart. Und dann habe ich er hat mir gesagt, nochmal, noch tiefer, die Gegenwart des Königs ist immer in uns. Wir tragen die Gegenwart des Königs. Was passiert, wenn ein König in ein Zimmer hineinkommt? King Charles. Ob du ihn gern hast oder nicht. Was würden wir machen? Vielleicht aufstehen? Was hast du gesagt? Evangelisieren. Genau. Nein, aber ich sage einfach, wenn ein König kommt, dann ist eine Etikett, wo man gewohnt ist, man steht auf. Klar, ja, man gibt Respekt. Die Atmosphäre ändert sich, wenn ein König hineinkommt. Wenn wir in ein Zimmer hineinkommen, die Atmosphäre verändert sich. Egal, ob wir das merken oder nicht. Egal, aber die Leute merken das. Ich hatte einen Nachbar kürzlich, wir sind immer noch dran mit ihr, aber kürzlich hatte ich einen Nachbar, wo letztes Oktober, zu meinem Geburtstag, habe ich einfach spontan gedacht, ich lade sie auch ein. Einfach spontan Gipfelien, einfach die Schweizer Zmorgedings. Und ein paar Frauen von der Gemeinschaft und ein paar Kinder da. Und sie kommt in meinem Haus. Und nach der Geburtstagsfest hat sie mir geschrieben, sie hat gesagt, danke, dass du mich eingeladen hast. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so viel Liebe gespürt als heute. Ich bin die letzten 2 Stunden nur am Weinen. Kennst du mich, meine geistliche Begleiter sein? Sie ist gar nicht gläubig. Ich habe gesagt, ja, das kenne ich und ich bin dran. Es ist nicht so einfach, aber wir machen einen Schritt nach dem anderen. Genau. Aber die Leute spüren die Gegenwart Gottes. Sie spüren die Bindung, dass du in Jesus bist und er in dir ist. Das hat mein ganzes Leben verändert. Diese zu wissen, ich muss nicht irgendwie Gott noch mal mehr näher holen. Er ist näher als mein nächster Atemzug. Ich muss mein Aufmerksam dorthin tun und sagen, er ist in mir. Bitte, nimm mehr Platz ein. Bis es aus meinem Körper aus, bis es aus dem Gebäude aus, bis das ganze Gebäude am Feuer anschaut. Ja, und wir wollen, dass Jesus wirklich das in uns tut und dass wir das merken. Es sagt in Psalm 24, mache die Tore weit und die Türen der Welt hoch, dass der König der Erde einziehe. Wer ist der König der Erde? Es ist der Herr Sebaoth. Er ist der König der Erde. Und er kommt in unsere lebendige Türe hinein. Und wir lassen das Türe offen, dass er immer da mit uns sein können. Ich bin zu diesem Punkt gegangen. Lang habe ich auch meine Heimat vermisst. Ich vermisse immer noch meine Heimat. Aber bis ich das erlebt habe, dass Jesus, diese Einsein mit Jesus, war das manchmal nicht aushaltbar, diese Heimweh. Ich hatte echt Heimweh gehabt. Ich bin von Florida. Wir haben eine riesige Familie. Wir haben die ganze Welt gereist, Gemeinde gegründet, all verschiedene Sachen. Wir sind eigentlich sehr eine enge Familie. Und dann zügeln wir da. Andreas hat einen Bruder. Er ist ganz ein liebvoller Bruder. Er hat super Eltern. Und ein super Bruder auch und eine Schwägerin. Aber sonst ist es dann eine erweiterte Familie, wo ich auch dann hat angefangen, seine Onkel zu sagen, Onkel so und so und Tante so und so. Die Tante hat mir nicht erlaubt, aber der Onkel schon. Sie wollen nicht so alt sein. Aber anyway. Nein, aber nur zu sagen, wenn man diese Offenbarung hat, dass Jesus in uns ist und wir nie mehr allein sind, das macht etwas. Weil wir sind so oft, ist das Gefühl, auch gläubige Leute haben das Gefühl, sie müssen mehr näher zu Jesus kommen. ja in einer Art schon näher im Kennen, näher im mehr Wissen, mehr was du auch gebetet hast. Ich will alles wissen, was du, deine Geheimnisse sind. Im Kennenlernen noch mehr, aber er kann nicht näher kommen, also was er schon ist, weil er ist da. Und jedes Mal, wenn irgendwie etwas mich überfordert, gehe ich in Jesus. Ich habe das Gefühl, ich sehe ihn an wie eine Jacke. Ich weiß, das ist komisch, aber Jesus ist in uns und wir sind in ihm. Ich lese es kurz euch vor, Kolosser 3. Ich muss dorthin gehen kurz. Auf Deutsch. Sonst könnte ich euch das sagen. Warte schnell. Wo ist es jetzt? Jetzt habe ich es verpasst. Anyway, Kolosser 3 sagt, dass wir in Christus, in Gott sind. In Christus, in Gott. Das heißt, wir haben ein Double Package von Nähe. Wir sind in Jesus, in Gott. Und in Ephesians 4, wir sind in diesen himmlischen Ort versetzt. Wir sind dort hoch über jeden Principality, jeden Gewalt, alle Dunkelheit, wir sind dort. Und jetzt finde ich diese Bibelverse, das will ich gerne lesen. Ephesians. Ja, hat meine ganze Notiz. Ich lese es einfach vor, ich sage euch die Bibelstelle nachher. Wo ist das jetzt? Da, Entschuldigung, Hebrews 4, Hebräer 4, 14. Weil wir denn einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wann wir Hilfe nötig haben. Okay, das ist eine Bibelstelle. Aber ich suche mir jetzt meine andere. Wo ist das jetzt? Alles ist verschoben. Egal. Lias, kannst du für mich übersetzen etwas kurz? Gut. Ich müsste dort hingehen. Oh, jetzt weiß ich, wo es ist. I got it. Ich hab's gefunden. Entschuldigung. Epheser 1, Vers 18. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft, jeden Name, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles. Jesus ist über all diese Reichtum, über all diese Gewalt, über all diese dämonische Macht. Und wir haben einen Sitz mit ihm in diesem himmlischen Ort. Über das. Und wenn wir wissen, dass sein Thron in uns ist und wir in seinem Thronsaal jeden Zeit gehen können, dann können wir auch mit ihm reagieren. Über die Dunkelheit, aber wir können mit ihm auch reagieren, Segen auszusprechen. Und wir leben nicht einfach, dass er manchmal da ist und kommt und geht. Seine Gegenwart kommt und geht nicht, sondern es ist immer da. Die Frage ist, öffnen wir uns und schauen wir, dass er da ist und geben wir einen Moment Raum, dass er Raum einnehmen kann. Manchmal ist es 2 Minuten. ich habe auch 4 Kinder zu Hause, manchmal ist es auch crazy bei uns und alle Nachbarkinder und alles und dann alles andere, was ich mir schaffe nebenbei. Und nur in diesen Moment hineinzukommen, wo es ruhig ist mit Jesus, das ist eigentlich der Kampf. Kurz still zu sitzen, tief atmen und sagen, du bist in mir, ich bin in dir, wir sind eins. Ich weiß nicht, ob wir wollen das mitmachen mit mir. Aber einfach ein paar Mal einatmen und ausatmen. Ich bin in dir. Du bist in mir. Wir sind eins. Ich bin in dir. Du bist in mir. Wir sind eins. Und wenn du willst, kannst du spüren, dass die Gegenwart Gottes in dich hinein wie ausbreitet durch jeden Organ in deinem Körper, durch deine Haut bis zum Kopf, bis zur Zehenspitze, seine Licht, seine Liebe ist in dir wie diese Quelle, wo nicht aufhört. Und es breitet sich aus. Vielleicht nehmt ihr ein paar Atmen ein. Und er sitzt, Jesus sitzt an seinem Thron, in deinem Herz auch. Vielleicht wolltet ihr ihr Fokus auf ihm, auf seinen Thron in deinem Herz tun. Und was er ist, so bist du in dieser Erde, auf dieser Erde. Ehre, Würde, Gunst, Kraft, all die dämonischen Sachen müssen beugen vor seine Füße, sie dürfen nicht anklagen, weil der Blut des Lamm sagt, unschuldig. Und ihr tragen ihm Jesus in euer Herzen. Aber ihr sind auch in Christus, in Gott. Das ist dieser Psalm 91. In Christus, in Gott, in diesem sicheren Ort, unter der Schatten dieser Allmächtigen. Das ist dieser sichere Ort. In Christus, in Gott. Ich hatte eine Begegnung. Ihr könnt wieder da kommen, wann ihr wollt. Ihr könnt auch dort bleiben, wie ihr wollt. Aber ich habe eine Begegnung gehabt mit Jesus, vor einem. Und ich habe gesehen, Leute hat mich wollen anklagen kommen. Ich war mit Jesus. Wir sitzen auf unserem Thron zusammen. So, ich bin neben ihm und ich habe gesehen, wie jemand hat wollen mich kommen und sofort anklagen und mich klein machen. Und dann habe ich gesehen, wie Jesus aufgestanden ist und ist vor mich aufgestanden. Und diese Person ist okay. Diese Person, wo hat wollen mich anklagen, hat müssen beugen, aber Jesus zu Jesus beugen. Ich war hinter Jesus, total geschützt, aber sie hat müssen beugen und ihr Platz wieder nehmen gehen. Sie hat nicht mich anklagen können. Und der Teufel hat können uns anklagen. Aber er ist nicht mehr in diesem himmlischen Ort. Er ist abgeschmissen von diesem himmlischen Ort. Er darf nicht mehr dorthin gehen. Das Blut des Lammes hat für meine ganze Schuld bezahlt. Das heißt, wenn er probiert zu anklagen, Schuld frei. Egal. Und der einzige Weg, dass er das ausarbeitet da auf dieser Erde, ist, dass er mit unserem Mund andere Leute anschuldigen oder uns selber anschuldigen. Der Teufel probiert uns zu brauchen, das zu tun. Aber Jesus hat mich gezeigt, wie das ist, weil er steht für mich her und sie muss beugen für Jesus und muss wieder zu ihrem Platz gehen und ihren Platz nehmen. Und das gilt für jeden von uns. Wenn dieser Anklager kommt, geh hinter Jesus, bewusst sag Jesus, ich stehe jetzt mit dir in diesem himmlischen Ort und jetzt stehe ich, du stehst vor mich. Und sie muss beugen, es ist eigentlich eine dämonische Macht, es muss beugen für Jesus und wieder in den Platz gehen, wo Jesus bestimmt hat. Es kennt uns nicht so anklagen, es dürft uns nicht erreichen, weil er da ist. Ja, ich glaube, wir machen jetzt, ist das die Pausezeit? Ja, die Pausezeit bis um 9 und dann wird Andreas kommen. Lasst das in euch sinken, hineinsinken. Du bist nie allein. Er ist in euch.